Stefan Konarske. Arzt Stefan Hunstein. Therapeut Matthias Lea. Therapeutin Patricia Ziolkowska. Hanna Tanja Schleif. Brittany Bibiana Beglau. In weiteren Rollen Sonja Dengler, Valentin Herre, Oskar Musinowski, Janek Petri, Heiko Raulin, Bernhard Schütz und Tim Safi. Komposition Nikolai von Salwitz. Ton und Technik Andreas Völzing, Bettina Krohl und John Krohl. Regieassistenz Martin Bunz. Regie Iris Drögekamp. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2020.